Schon bald 10 Jahre lang. Das BKA vergibt Besuch. Vielleicht ist er in Puerto Rico. Dr. Kimmel auf der Flur von Neckarmann von Winterbahn. Eduard Zimmermann bringt sein Bild. Heutzutage ist er ein Menschenjagd. Für alle ist er jetzt ein Wild. Vogelfreier im Bayerischen Wald. Dr. Kimmel auf der Flur von Neckarmann von Winterbahn. Im Kaufhaus hat man ihn gestellt, doch er entkam sehr schnell. Mit der Aeroflot nach Sansibar, ins nächste 3-Sterne-Hotel. Dr. Kimmel auf der Flur von Neckarmann von Winterbahn.